»Warum fragst du Marion nicht einfach?« sagte sie, »ob sie mit Willoughby verlobt ist oder nicht. Von dir, ihrer Mutter, und noch dazu einer so verständnisvollen, so nachsichtigen Mutter, kann die Frage doch nicht kränkend für sie sein. Sie wäre doch nur die ganz natürliche Folge deiner Liebe zu ihr. Marion war immer so offen, und dir gegenüber ganz besonders.« »Eine solche Frage würde ich auf gar keinen Fall stellen. Gesetzt den Fall, sie wäre nicht verlobt, wie würde eine solche Frage sie treffen? Auf jeden Fall wäre es sehr selbstsüchtig. Ich hätte ihr Vertrauen ein für allemal verscherzt, wenn ich sie zu einem Bekenntnis dessen zwingen würde, was im Moment vorläufig geheim bleiben soll. Ich kenne Marians Herz. Ich weiß, dass sie mich aufrichtig liebt und dass ich nicht die Letzte sein werde, der sie ihr Geheimnis anvertraut, wenn die Umstände seine Enthüllung angebracht erscheinen lassen. Ich würde das Vertrauen von niemandem zu erzwingen suchen, schon gar nicht das eines Kindes, das sich aus Pflichtgefühl veranlasst sehe, mir gegen seinen Willen etwas anzuvertrauen.« Elinor fand diese Rücksichtnahme in Anbetracht der Jugend ihrer Schwester übertrieben und drang weiter in ihre Mutter, aber vergeblich. Gesunder Menschenverstand, gesunde Sorge, gesunde Vorsicht fielen gegenüber Mrs. Dashwoods romantischen Zartgefühl nicht ins Gewicht. Es dauerte mehrere Tage, ehe Willoughbys Name von irgendeinem Familienmitglied in Marians Gegenwart erwähnt wurde. Sir John und Mrs. Jennings erlegten sich allerdings nicht so viel Zwang auf. Ihre Anzüglichkeiten machten manche schmerzliche Stunde noch schmerzlicher. Aber eines Abends rief Mrs. Dashwood, als sie zufällig ein Band Shakespeare in die Hand nahm, »Wir haben Hamlet noch gar nicht zu Ende gelesen, Marian. Unser lieber Willoughby hat uns verlassen, ehe wir damit fertig waren. Wir wollen ihn beiseite legen, damit er nach seiner Rückkehr... Aber vielleicht dauert es Monate, bis das geschieht.« »Monate?« rief Marian in höchstem Erstaunen. »Nein, nicht einmal Wochen.« Mrs. Dashwood bedauerte, was sie gesagt hatte, aber Elinor war froh darüber, da es eine Antwort von Marian hervorrief, die ein so deutlicher Beweis für ihr Vertrauen in Willoughby und ihre Kenntnis seiner Absichten war. Eines Vormittags, ungefähr eine Woche nach seiner Abreise, drangen die Schwestern in sie, sie auf ihrem täglichen Spaziergang zu begleiten, anstatt sich allein auf den Weg zu machen. Bisher hatte sie bei ihren Streifzügen sorgfältig jede Gesellschaft gemieden. Wenn ihre Schwestern beschlossen, die Wiesenhänge hinaufzugehen, stahl sie sich gleich auf den Wegen davon. Wenn die Rede vom Tal war, kletterte sie schnell die Hügel hinauf und war nie zu finden, wenn die anderen aufbrachen. Aber schließlich waren die Anstrengungen Elinors, die diese ständige Absonderung ganz und gar missbilligte, erfolgreich. Sie wanderten die Straße entlang durch das Tal, meist schweigend, denn Marians Gedanken schweiften immer wieder ab, und Elinor, froh, einen Schritt weitergekommen zu sein, ließ es dabei bewenden. Jenseits des Taleingangs, wo das Land zwar immer noch bewaldet, aber sanfter und offener war, lag ein langes Stück der Straße, auf der sie zuerst nach Barton gekommen waren, vor ihnen. Und als sie an die Stelle kamen, hielten sie an, um sich umzusehen, und von einem Punkt aus, bis zu dem sie zufällig noch auf keinem ihrer Spaziergänge gedrungen waren, die Landschaft genauer zu betrachten, die von ihrem Cottage aus den Horizont begrenzte. Unter den Details der Szenerie entdeckten sie bald ein bewegliches Objekt. Es war ein Reiter, der auf sie zukam. Nach ein paar Minuten konnten sie ausmachen, dass es ein Gentleman war, und wenig später rief Marian entzückt, »Er ist es wirklich, ich weiß es!« Und sie wollte auf ihn zueilen, als Elinor rief, »Aber Marian, ich glaube, du irrst dich. Das ist nicht Willoughby. Der Reiter ist nicht groß genug für ihn und hat nicht seine Haltung.« »Doch, doch«, rief Marian, »ich bin ganz sicher. Seine Haltung, sein Mantel, sein Pferd. Ich wusste, er würde so bald wiederkommen.« Sie lief entschlossen weiter, während sie sprach, und Elinor, die Marian eine Verlegenheit ersparen wollte, da es ihrer Meinung nach gar nicht Willoughby war, ging ebenfalls schneller und hielt mit ihr Schritt. Bald hatten sie den Gentleman in ungefähr 30 Meter Entfernung vor sich. Marian sah genauer hin, ihre Enttäuschung war groß, sie machte abrupt Kehrt und lief zurück, als beide Schwestern sie mit erhobener Stimme baten, stehen zu bleiben, und eine dritte, fast so vertraut wie die Willoughbys, in diese Bitte einstimmte. Sie wandte sich überrascht um und erkannte und begrüßte Edward Ferrars. Er war der einzige Mensch auf der Welt, dem sie in dem Moment verzeihen konnte, nicht Willoughby zu sein. Der einzige, der ihr ein Lächeln abgewinnen konnte, und sie wischte sich die Tränen ab, um ihm zuzulächeln, und vergaß über dem Glück ihrer Schwester eine Zeit lang ihre eigene Enttäuschung. Er stieg ab, und sein Pferd, seinem Diener überlassend, ging er zu Fuß mit ihnen nach Barton zurück, wohin er ohnehin gerade kommen wollte, um sie zu besuchen. Er wurde von allen mit großer Freundlichkeit willkommen geheißen, aber besonders von Marian, deren Begrüßung sogar herzlicher ausfiel als Elinors. Und tatsächlich kam es Marian bei der Begegnung zwischen Edward und ihrer Schwester vor, als herrsche in ihrem Verhalten zueinander immer noch jene unerklärliche Kälte, die sie so oft in Norland bemerkt hatte. Edward besonders ließ völlig vermissen, wie ein Liebhaber bei einer solchen Gelegenheit aussehen und was er sagen sollte. Er war verwirrt, empfand anscheinend keine Freude bei dem Wiedersehen mit ihnen, sah weder begeistert noch vergnügt aus, sagte kaum etwas, was sie nicht ausdrücklich durch Fragen aus ihm herauslocken mussten, und zeichnete Elinor durch keinen Beweis seiner Zuneigung aus. Marian sah und hörte mit wachsendem Staunen zu. Sie begann beinahe eine Abneigung gegen Edward zu empfinden. Und wie bei allen ihren Gefühlen endete es auch diesmal damit, dass ihre Gedanken zu Willoughby zurückkehrten, dessen Benehmen einen so auffälligen Gegensatz zu dem seines zukünftigen Schwagers bildete. Nach einem kurzen Schweigen, das der ersten Überraschung und den ersten Fragen über ihr Zusammentreffen folgte, fragte Marian Edward, ob er direkt aus London komme. Nein, er sei seit 14 Tagen in Devonshire. »Seit 14 Tagen?« wiederholte sie erstaunt, dass er so lange mit Elinor in derselben Gegend gewesen war, ohne sie früher zu besuchen. Er machte einen etwas verstörten Eindruck, als er hinzufügte, dass er bei Freunden in der Nähe von Plymouth gewesen sei. »Waren Sie kürzlich in Sussex?« fragte Elinor. »Ich war vor ungefähr einem Monat in Norland.« »Und wie sieht das liebe, liebe Norland aus?« rief Marian. »Das liebe, liebe Norland«, sagte Elinor, »sieht vermutlich nicht viel anders aus als sonst um diese Jahreszeit. Wälder und Wege, dicht mit totem Laub bedeckt.« »Oh«, rief Marian, »mit welchem Entzücken habe ich sie früher fallen sehen. Wie hat es mich beim Spazierengehen hingerissen, wenn der Wind sie um mich herumwirbelte? Zu welchen Empfindungen haben mich die Blätter, die Jahreszeit, die ganze Atmosphäre begeistert? Jetzt ist niemand mehr da, der darauf achtet. Sie werden nur als Ärgernis betrachtet, hastig zusammengefegt und so schnell es geht aus dem Weg geschafft.« »Nicht jeder«, sagte Elinor, »teilt deine Leidenschaft für totes Laub.« »Nein, meine Empfindungen werden nicht oft geteilt, nicht oft verstanden, aber manchmal doch.« Während sie dies sagte, verfiel sie einen Moment lang ins Träumen, besann sich aber und sagte, »Also, Edward«, indem sie seine Aufmerksamkeit auf die Aussicht lenkte, »dies ist Barton Valley. Schauen Sie es sich an und versuchen Sie, gelassen zu bleiben. Schauen Sie diese Hügel an. Haben Sie je dergleichen gesehen? Links liegt Barton Park, zwischen den Wäldern und Feldern. Sie können vielleicht das Ende des Hauses sehen. Und dort, hinter dem entferntesten Hügel, der sich mit solcher Großartigkeit erhebt, liegt unser Haus.« »Es ist eine schöne Landschaft«, erwiderte er. »Aber in der Talsohle ist es im Winter doch bestimmt schmutzig.« »Wie können Sie an Schmutz denken, wenn Sie solche Landschaft vor sich haben?« »Weil ich«, entgegnete er lächelnd, »in der Landschaft vor mir einen sehr schmutzigen Weg sehe.« »Wie merkwürdig«, sagte Marian zu sich selbst, als sie weiterging. »Haben Sie hier angenehme Nachbarn? Sind die Middletons umgängliche Leute?« »Nein, ganz und gar nicht«, antwortete Marian. »Wir hätten es nicht unglücklicher treffen können.« »Marian«, rief ihre Schwester, »wie kannst du so etwas sagen? Wie kannst du nur so ungerecht sein? Sie sind eine sehr angesehene Familie, Mr. Ferrars, und haben sich uns gegenüber außerordentlich freundlich gezeigt. Hast du vergessen, Marian, wie viele vergnügliche Tage wir ihnen verdanken?« »Nein«, sagte Marian mit gesenkter Stimme, »und auch nicht, wie viele schmerzliche Augenblicke.« Elinor überhörte diese Bemerkung. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit ihrem Besucher zu und gab sich Mühe, so etwas wie eine Unterhaltung mit ihm in Gang zu bringen, indem sie von ihrem augenblicklichen Zuhause, seinen Annehmlichkeiten und so weiter sprach und gelegentliche Fragen und Bemerkungen aus ihm herauslockte. Seine Kälte und Zurückhaltung verletzte sie tief. Sie war verstimmt und beinahe ärgerlich. Aber da sie entschlossen war, ihr Verhalten ihm gegenüber von der Vergangenheit statt von der Gegenwart bestimmen zu lassen, vermied sie jeden Anschein von Verstimmung oder Missfallen und behandelte ihn so, wie es ihr aufgrund ihrer verwandtschaftlichen Beziehungen angebracht erschien. Mrs. Dashwood war nur einen Augenblick lang überrascht, ihn zu sehen, denn ihrer Meinung nach war sein Besuch in Barton die natürlichste Angelegenheit der Welt. Ihre Freude und ihre Willkommenswünsche überwogen ihr Erstaunen bei weitem. Er wurde aufs Herzlichste von ihr begrüßt, und Schüchternheit, Kälte und Zurückhaltung hielten einem solchen Empfang nicht stand. Sie waren schon bei seinem Eintritt ins Haus ins Wanken geraten und wurden von Mrs. Dashwoods gewinnender Art völlig besiegt. Tatsächlich konnte sich ein Mann schlecht in eine ihrer Töchter verlieben, ohne seine Leidenschaft auf sie auszudehnen. Und Elinor sah mit Genugtuung, wie er bald wieder beinahe der Alte war. Seine frühere Anhänglichkeit kam wieder zum Vorschein, und er zeigte wieder Interesse an ihrem Wohlergehen. Er war allerdings nicht in bester Stimmung. Er lobte das Haus, bewunderte die Aussicht, war aufmerksam, war freundlich, aber war trotzdem nicht in bester Stimmung. Die ganze Familie merkte es, und Mrs. Dashwood, die es auf die mangelnde Großzügigkeit seiner Mutter zurückführte, setzte sich voller Unmut gegen alle selbstsüchtigen Eltern zu Tisch. »Was für Pläne hat Mrs. Ferris augenblicklich mit Ihnen, Edward?« fragte sie, als das Dinner vorbei war und sie um das offene Kaminfeuer herumsaßen. »Sollen Sie noch immer gegen Ihren Willen ein großer Redner werden?« »Nein.« »Ich hoffe, meine Mutter ist nun überzeugt, dass ich für ein öffentliches Amt weder Talent noch Neigung besitze.« »Aber wie wollen Sie es zu Ruhm und Ansehen bringen? Denn berühmt müssen Sie werden, wenn Sie Ihre Familie zufriedenstellen wollen. Und ohne Interesse an großem Aufwand, ohne Vorliebe für Fremde, ohne Beruf und ohne Selbstbewusstsein, dürften Sie es schwierig finden.« »Ich werde es gar nicht erst versuchen. Ich habe nicht den Wunsch, mich auszuzeichnen. Und ich habe allen Anlass zu hoffen, dass es nie dazu kommt. Dem Himmel sei Dank. Man kann mich nicht zu Genialität und Beredsamkeit zwingen.« »Sie sind nicht ehrgeizig, das weiß ich. Ihre Wünsche sind bescheiden.« »So bescheiden wie die aller Durchschnittsmenschen, glaube ich. Wie alle möchte ich von Herzen glücklich sein. Aber wie alle kann ich es nur auf meine Art. Berühmtheit trägt nicht dazu bei.« »Wie sollte sie auch?« rief Marian. »Was haben Reichtum und Größe mit Glück zu tun?« »Größe nur wenig«, sagte Elinor. »Aber Reichtum hat viel damit zu tun.« »Schäm dich, Elinor«, sagte Marian. »Geld macht nur glücklich, wo das Glück an nichts anderem hängt. Man braucht es zum Lebensunterhalt, aber darüber hinaus schafft es keine wirkliche innere Befriedigung.« »Vielleicht«, sagte Elinor lächelnd, »läuft es auf dasselbe hinaus. Was du Lebensunterhalt nennst und ich Reichtum, ist vermutlich mehr oder minder dasselbe. Und wie die Dinge heutzutage liegen, sind wir uns sicher einig, dass ohne sie jede äußere Bequemlichkeit fehlt. Deine Gedanken sind nur etwas nobler als meine. Also bitte, was meinst du mit Lebensunterhalt?« »Ungefähr 1800 bis 2000 pro Jahr, das genügt.« Elinor lachte. »2000 pro Jahr? 1000 sind für mich Reichtum. Ich wusste, dass es darauf hinauslaufen würde.« »Und doch sind 2000 pro Jahr ein bescheidenes Einkommen«, sagte Marian. »Mit geringeren Einkünften kann eine Familie nicht gut auskommen. Ich bin doch nicht unbescheiden in meinen Ansprüchen. Mit weniger kann man einen angemessenen Haushalt mit Dienern, einer Kutsche, vielleicht zwei und Jagdpferden kaum unterhalten.« Elinor musste wieder lächeln, als sie ihre Schwester so genau ihre zukünftigen Ausgaben in Combe Magna beschreiben hörte. »Jagdpferde«, wiederholte Edward. »Aber wozu brauchen Sie Jagdpferde? Es jagen doch nicht alle Leute.« Marian wurde rot, als sie erwiderte, »aber die meisten.« »Ich wollte«, sagte Margaret und brachte einen neuen Gedanken auf, »jemand würde uns allen ein größeres Vermögen schenken.« »Nicht auszudenken«, rief Marian, und ihre Augen leuchteten vor Begeisterung und ihre Wangen glühten vor Entzücken über das erträumte Glück. »In dem Wunsch sind wir uns alle einig«, sagte Elinor, »trotz der Unzulänglichkeit von Reichtum. Du liebe Güte, rief Margaret, wie glücklich ich wäre. Ich frage mich, was ich damit tun würde. Marion sah aus, als gäbe es für sie in dieser Frage keinen Zweifel. Ich wüsste gar nicht, wie ich allein ein großes Vermögen ausgeben sollte, sagte Mrs. Dashwood, wenn meine Kinder alle ohne meine Hilfe reich würden. Du fängst mit dem Umbau des Hauses an, warf Eleanor ein. Dann sind deine Schwierigkeiten im Nu verschwunden. Was für fantastische Aufträge in einem solchen Fall von hier nach London gehen würden, sagte Edward. Was für ein Glückstag für Buchhändler, Musikalienläden und Kunsthandlungen. Sie, Miss Dashwood, würden einen Dauerauftrag erteilen, dass Ihnen jedes anspruchsvolle Druckwerk zugeschickt wird. Und Marion, ich kenne Ihr großes Herz, es gäbe nicht genug Musik in London, um Sie zufriedenzustellen. Und Bücher, Thomson, Cooper, Scott. Sie würde sie alle immer wieder kaufen. Sie würde jedes einzelne Exemplar kaufen, glaube ich, damit sie nur nicht in unwürdige Hände fallen. Und sie würde jedes Buch kaufen, in dem steht, wie man einen alten, knorrigen Baum bewundert. Nicht wahr, Marion? Verzeihen Sie, wenn ich frech werde. Aber ich wollte Ihnen zeigen, dass ich unsere früheren Auseinandersetzungen nicht vergessen habe. Ich lasse mich gern an die Vergangenheit erinnern, Edward. Ob sie traurig oder fröhlich ist, ich denke gern daran. Und Sie können mich gar nicht verletzen, wenn Sie von alten Zeiten sprechen. Sie haben ganz recht mit der Vermutung, wofür ich mein Geld ausgeben würde. Einen Teil wenigstens. Das Kleingeld würde bestimmt darauf verwendet, meine Sammlung von Noten und Büchern zu vervollständigen. Und der Großteil Ihres Vermögens würde als Rente ausgesetzt für die Autoren oder ihre Erben. Nein, Edward, ich hätte etwas anderes damit vor. Vielleicht wollen Sie es der Person als Belohnung vermachen, die den gekonntesten Aufsatz zur Verteidigung ihrer Lieblingsmaxime schreibt, dass sich niemand öfter als einmal im Leben verlieben kann, denn Ihre Ansichten in dieser Hinsicht sind unverändert, nehme ich an. Natürlich. In meinem Alter sind die Ansichten so ziemlich gefestigt. Es ist unwahrscheinlich, dass ich noch viel sehen oder hören werde, was mich umstimmen könnte. Sehen Sie, Marion ist beständig wie eh und je, sagte Eleanor. Sie hat sich ganz und gar nicht verändert. Sie ist nur ein wenig ernster geworden als früher. Also, Edward, sagte Marion, Sie brauchen mir keine Vorwürfe zu machen. Sie sind selbst nicht besonders ausgelassen. Wie kommen Sie darauf? Entgegnete er mit einem Seufzer. Ausgelassenheit gehörte nie zu meinen Charakterzügen. Zu Marions auch nicht, sagte Eleanor. Ich würde sie nicht gerade ein lebhaftes Mädchen nennen. Sie ist sehr konzentriert, sehr eifrig bei allem, was sie tut, redet manchmal sehr viel und immer mit großer Begeisterung, aber sie ist nicht oft wirklich vergnügt. Ich glaube, Sie haben recht, erwiderte er, und trotzdem habe ich sie immer für ein lebhaftes Mädchen gehalten. Ich habe mich häufig selbst bei diesem Fehler ertappt, sagte Eleanor, bei der völligen Fehleinschätzung eines Charakters in irgendeinem Punkt. Man bildet sich ein, Leute seien so viel ausgelassener oder ernster oder genialer oder dümmer, als sie in Wirklichkeit sind, und ich kann kaum sagen, warum der Irrtum entstand oder worauf er beruhte. Manchmal lässt man sich von dem beeinflussen, was Leute von sich selbst sagen, und häufig von dem, was andere über sie sagen, ohne dass man sich die Mühe macht, nachzudenken und sich eine Meinung zu bilden. »Und ich dachte, es sei richtig, Eleanor«, sagte Marion, »sich völlig von der Meinung anderer Leute leiten zu lassen. Ich dachte, unsere eigenen Meinungen seien nur dazu da, sich denen unserer Nachbarn anzupassen. Jedenfalls gehörte das immer zu deinen Grundsätzen.« »Nein, Marion, nie. Meine Grundsätze wollten nie auf die Unterwerfung des Verstandes hinaus. Ich habe immer nur das Benehmen zu beeinflussen versucht. Du darfst meine Ansichten nicht entstellen.« Ich bekenne mich schuldig, öfter gewünscht zu haben, dass du unsere Bekannten im Allgemeinen mit größerer Zuvorkommenheit behandelst. Aber wann habe ich dir geraten, ihre Einstellungen zu übernehmen oder in ernsten Angelegenheiten dich ihrem Urteil anzupassen? Es ist ihnen also nicht gelungen, ihre Schwester von ihren Ansichten über allgemeine Höflichkeit zu überzeugen, sagte Edward zu Eleanor. Machen Sie gar keine Fortschritte? Ganz im Gegenteil, erwiderte Eleanor und sah Marion vielsagend an. »Theoretisch«, entgegnete er, »bin ich ganz auf Ihrer Seite, aber praktisch fürchte ich viel mehr auf der Seite ihrer Schwester. Ich habe nie die Absicht, Anstoß zu erregen, aber ich bin so kindisch schüchtern, dass ich oft nachlässig erscheine, wo mich in Wirklichkeit nur meine angeborene Unbeholfenheit zurückhält. Ich habe schon oft gedacht, dass die Natur mich für den Umgang mit einfachen Leuten bestimmt haben muss. So wenig fühle ich mich unter Fremden aus besseren Kreisen wohl.